On dignity and restraint, talked about by some Counter-Strike supporters for the hours following Sam's death, disappeared in a Guildhall battleground in the fourth row of sprouted barricades. A pneumatic drill shattered with bottles, petrol, and acid. The army and the police replied with plastic bullets. Belfast 1981. Ausgebrannte Busse, ein brennender Postwagen, Soldaten im Gänsemarsch. Ich war wahrscheinlich der einzige katholische Polizist in ganz Nordirland. Katholisch sein, das stand vor allem für eins: die IAA. Die Paramilitärs hatten der Polizei den Krieg erklärt, nahmen uns, wo es nur ging, unter Beschuss, jagten Polizeiautos in die Luft. Für sie war ich ein Verräter. Ich war noch keine 2 Wochen in Carrickfergus, einem kleinen Städtchen am Rande Belfasts, und hatte 2 Todesfälle aufzuklären. Tommy Little, der vielleicht irgendein höheres Tier der IAA gewesen war, und Lucy Moore, die sich im Woodburn Forest erhängt hatte. Scheinbar selbst erhängt. Der katholische Bulle. Hörspiel in 2 Teilen nach dem Roman von Adrian McKinty. Aus dem Englischen von Peter Thorberg. Bearbeitung Sven Stricker. 2. Teil. Ich war mit meinem Kollegen Matty auf dem Weg zu Freddy Scavani, einem Mann, den ich im Mace-Gefängnis angetroffen hatte. Als Begleitung von Gary Adams, dem Präsidenten der irisch-republikanischen Sinn Féin. Freddy Scavani war einer der beiden Männer, die Tommy Little kurz vor seinem Tod aufsuchen wollte. Was genau tun Sie für Sinn Féin, Mr. Scavani? Ich? Ich bin ein schlecht bezahlter Mitarbeiter. Und was tun Sie für die IRA? Sergeant, ich habe absolut nichts mit der IRA zu tun. Was wollte Tommy Little in der Nacht seines Verschwindens bei Ihnen? Verwaltungskram. Nichts sonderlich Interessantes. Nun, irgendetwas Interessantes muss daran schon gewesen sein. Er hat schließlich seine Pläne dafür geändert. Man hat uns gesagt, dass Tommy auf dem Weg zu einem gewissen Billy White war. Dann hat er einen Anruf erhalten und wollte plötzlich auch zu Ihnen. Ach, Sie haben mit Walter Hayes gesprochen. Ja, ich habe ihn angerufen. Tommy war einer unserer Fahrer und wir mussten die Anzahl der Fahrzeuge für die amerikanischen Pressevertreter verdreifachen. Sie haben ihn angerufen, um über Autos zu sprechen. Ja, kontrollieren Sie die Telefonkontakte. Das machen wir. Und wie lange ging das Gespräch? Soweit ich mich erinnere, haben wir die ganze Sache in etwa 1 Minute abgehakt. Und was wollte er dann bei Ihnen? Ich habe keine Ahnung, warum Walter Ihnen erzählt hat, dass er zu mir wollte. Aber ich weiß, dass er nicht bei mir war. Was hat Tommy denn für die IAA gemacht? Ich weiß sehr wenig über die IRA. Ich bin Presseoffizier für Sinn Féin. Ich kam mit diesem Kerl nicht weiter. Ich sah Matty an und gab ihm unterm Tisch einen Tritt. Ihr Vater stammt aus Italien? Ja. Das war alles. Keine weiteren Fragen. Himmel, Matty. Was denken Sie über Schwule, Mr. Scavani? Finde ich toll. Bleiben für uns andere mehr Frauen übrig. Wo waren Sie am Abend des 12. Mai? Zu Hause, allein. Wann sind Sie zu Bett gegangen? Keine Ahnung, um 11. Und direkt eingeschlafen? Fast sofort, hören Sie. Tut mir leid, aber Zeit, mein Herr, bitte. Natürlich. Ach, eine Frage noch. Sie kannten nicht zufällig Lucy Moore, oder? Lucy wer? Seamus' Frau. Ach, die Kleine, die sich aufgehängt hat? Ei. Leider nicht. Scavani deutete mit einem Gesichtsausdruck auf die Tür, der besagte, falls wir noch weitere Fragen hätten, sollten wir nicht zögern, uns zu verpissen. Wir besorgten uns einen Land Rover und machten uns auf den Weg zu Billy White. Sind Sie der Bulle, der angerufen hat und nach mir gefragt hat? Aye. Detective Sergeant Sean Duffy, Carrickfergus RUC. Oh. Kathole. Ja. Das Rathcoole Estate in Nord Belfast war ein protestantisches Ghetto aus nichtssagenden düsteren Wohntürmen und Straßen voller heruntergekommener Reihenhäuser. Kaum Läden, viel Beton, viele Graffiti Keine Arbeit, nichts, was die Kinder tun konnten, außer sich einer Bande anzuschließen. Okay. Also, worum geht's? Tommy Little. Oh, lassen Sie mich raten. Sie haben Walter Hayes befragt und er hat gesagt, Tommy wollte zu mir. Richtig? Richtig. Wann haben Sie Tommy das letzte Mal gesehen? An dem Tag, an dem er erschossen wurde. Dienstag. Da ist er etwa um 8 Uhr abends aufgetaucht hier. Wir hatten Geschäftliches zu besprechen. Wir fanden Billy Whites Bude recht schnell. Eingeklemmt zwischen einem Wettbüro und einem Spirituosengeschäft. Das Ladenschild verkündete großspurig: Rathcool, loyalistischer Pool, Snooker und Billardsalon. Billy White hatte schwarze Haare mit einer Susan-Sonntag-Strähne vorn. Die blaugrauen Augen saßen tief in den Höhlen. Die Falten um seinen Mund waren noch tiefer. Drogen. Hören Sie, ich bin von der Mordkommission. Ich bin nicht von der Drogenfahndung. Na gut. Ein paar böse Jungs haben einen Kerl in Andersonstown umgelegt. Wir hatten ihm sicheres Geleit gewährt. Ich habe mir deswegen Sorgen gemacht. Und ich habe mich gefragt, was aus den 3 Beuteln braunen Heroin geworden ist, die der junge Mann bei sich hatte. Und was hat Tommy dazu gesagt? Nicht besonders viel. Er kam in mein Büro, gab mir 2 der 3 Beutel und fragte, ob ich damit zufrieden sei. Ich habe ja gesagt. Wie lange hat Ihr Treffen gedauert? 2 Minuten. Und dann war er verschwunden. Und dann war er verschwunden. Und Sie haben ihn niemals wiedergesehen? Nein. Haben Sie jemals von Lucy Moore gehört? Von wem? Was denken Sie eigentlich über Schwule, Billy? Das ist mir persönlich scheißegal. Sehr aufgeklärt. Ja. Was würden Sie tun, wenn Sie herausfinden, dass einer Ihrer Jungs schwul ist? Das wissen Sie doch. Ihn umbringen. Da müssen wir. Die Oberen würden das verlangen. Shane! Komm mal her! Ein junger, blonder Mann kam herein, etwa 22. Gut aussehend, in brauner Hose und schwarzem T-Shirt. Und Sie sind? Shane Davidson. Sergeant Duffy möchte wissen, ob Dienstagnacht das letzte Mal war, dass wir Tommy Little gesehen haben. Natürlich. Shane sah Billy mit einem Blick an, den ich nicht deuten konnte. Verdammte Scheiße, Sie haben sich doch wohl nicht mit Tommy zerstritten und ihn umgelegt, oder? Lesen Sie keine Zeitung, Mann. Auch Matty bemerkte ihn und nickte mir ganz leicht zu. Tommy ist von einem Irren umgenietet worden, der es auf Schwuchteln abgesehen hat. Was genau hat Tommy denn für die IAA gemacht? Der Bursche ist seit 4 Tagen tot. Und ihr wisst nicht, wer er war? Himmel, seid ihr die Keystone-Cops oder was? Was war Tommy Littles Job bei der IAA? Tommy Little war der Kopf der FIU. Tommy Little war der Kopf der inneren Sicherheitstruppe der IAA. Die FIU war dafür verantwortlich, Polizeispitzel und MI5-Maulwürfe innerhalb der Organisation zu enttarnen. Die am meisten gefürchtete Truppe auf der ganzen Insel. Erwischte dich die IAA, schossen sie dir in die Kniescheibe oder gleich in den Kopf. Erwischte einen die FIU, dann konnte der Spaß eine Woche dauern. Mann, wir sollten nach Hause fahren. Wenn Tommy Little wirklich der Kopf der FIU war, dann würde doch selbst der Todesengel sich ihm auf keine 100 Schritte nähern. Ja, ich weiß. Na gut, ab zum Rover, wir fahren los. Aber ich möchte, dass du mich hinter der nächsten Ecke rauslässt. Was hast denn du vor? Ich werde mich verstecken und darauf warten, dass Billys kleiner Freund Shane auftaucht. Ich glaube, er weiß etwas, das er uns nicht sagt. Jeder in Belfast weiß etwas, das er uns nicht sagt. Billy fuhr pünktlich um 7 in seinem Mercedes davon. Eine Minute später kam Shane heraus und zog sich in Ermangelung eines Regenmantels die Lederjacke über den Kopf. Ich folgte ihm in sicherem Abstand bis zum Loch Shore Park, einem hübschen kleinen Fleckchen grün gleich am Wasser. Er ging auf die öffentliche Toilette am Park und kam nicht wieder heraus. Ist er vielleicht ins Loch gefallen? Ich wartete eine Viertelstunde. Dann zog ich die Dienstwaffe aus der Manteltasche, trat unter den Bäumen hervor und ging auf die Klos zu. Auf halbem Weg sah ich jemanden an der Shore Road-Seite aus der Toilette kommen und schnell auf einen parkenden VW-Käfer zugehen, der mir gar nicht aufgefallen war. Verdammt. Ich lief los, aber der Mann rannte ebenfalls, um aus dem Regen zu kommen. Er stieg ein und fuhr in Richtung M5 davon. Aus irgendeinem Grund rechnete ich mit einem Junkie. Aber natürlich war es eine Schwuchtel. Er war 19 oder 20, blaue Augen, blasse Haut, schwarze Haare, Elvis-Tolle. Viel zu attraktiv, um nicht schwul zu sein. Er sah die Waffe. Ich steckte sie ein. Ach, Sie sind Polizist? Deine gute Fee bin ich jedenfalls nicht. Warum denn gleich so grob? Du bist mir der ganzen Tag frei. Wie heißt du? John Smith. Aber Sie können mich Johnny nennen. Wer war vorhin mit dir hier drin? Ich habe ihn schon mal gesehen, Herr Polizist. Aber ich kenne seinen Namen nicht. Nicht ganz mein Typ. Was hat er hier gemacht? Das wissen Sie doch. Keine Spielchen, Junge, sonst verpasse ich dir ein paar Ohrfeigen. Ach, macht sie das an. Also gut, Sonnenschein. Schluss mit den schlauen Sprechen. Nacken die Wand! Das höre ich nicht zum ersten Mal. Ich drückte sein Gesicht gegen die Fliesen, klopfte ihn ab und durchsuchte ihn. 100 Pfund in der einen Jackentasche, ein Tütchen mit in Folie gewickelten Haschisch in der anderen. Wo hast du das her? Von dem Mann. Was wollte er von dir? Das, was du auch willst. Er drehte sich um, schob mir eine Hand in den Nacken, zog mich zu sich heran und küsste mich auf den Mund. Ich wich entsetzt zurück. Er küsste mich erneut, erst sanft, dann fest und massierte mir mit den Fingern den Kopf. Was zum Teufel machst du da? Wenn du gehen willst, dann solltest du das jetzt tun, Polizist. Natürlich wollte ich weg. Aber ich blieb, wo ich war. Was willst du? Laura trug einen orientalischen Bademantel. Ich weiß nicht. Was will man überhaupt? Sie sah wunderschön aus. Kino. Der Film mit den Läufern. Lass uns gehen, bevor sie das Kino anzünden. Darf ich reinkommen? Ruf mich an. In 1-2 Tagen. Und dann? Nichts. 24 Stunden lang nichts. Dienstagabend gingen Laura und ich ins Kino und sahen uns die Stunde des Siegers an. Keiner sprengte das Kino in die Luft. Mittwochmorgen. Krabby, kommst du mit nach Belfast? Wozu? Wir fahren zu Scavenny. Ich möchte, dass du mir sagst, was du von ihm hältst. Ich habe eh nur so getan, als würde ich arbeiten. Der Regen war stark, der Verkehr dünn. Wir kamen an dem Ort einer Bombenexplosion vorbei, der mit gnadenloser Effizienz zu einem Parkplatz plattgewalzt worden war. Schon bald würde Belfast die einzige Stadt der Welt sein, in der es mehr Parkplätze als Autos gab. Was kann ich für Sie tun? Dieser Job hier ist vor allem Tarnung, oder? Was? Tarnung, Täuschung, falscher Bart. Wovon reden Sie überhaupt? Sie arbeiten ebenfalls für die FIU, richtig, Freddy? Nie davon gehört. Tommy Little war der führende Kopf der FIU. Er schneit mitten in der Nacht bei ihnen rein. Wenn ich ein ganz gewöhnlicher Soldat wäre und der Kopf der FIU käme bei mir vorbei, dann würde ich mir in die Hosen machen. Ich würde verdammt nochmal im Flieger nach Indochina sitzen. Sie nicht. Warum wohl, Freddy? Ich habe ihn angerufen, wegen der Wagen. Vergessen. Ich weiß, wer Sie sind, Freddy. Sie sind ebenfalls FIU. Ja, noch mehr. Sie waren Tommy Littles Stellvertreter, der zweite Mann. Ausgezeichnet. Was wollte Tommy bei Ihnen? Erst dachte ich, Sie beide hätten eine Affäre. Aber wenn Sie schwul wären, dann hätten Sie diesen Job jetzt nicht mehr, richtig? Sie haben Fantasie, Officer. Sie vergeuden bei der IUC nur Ihr Talent. Wie wär's denn damit? Sie wollten Tommys Job, also haben Sie ihn umgelegt, dann sind Sie losgezogen und haben irgendeinen Schwulen umgebracht, von dem Sie mal gehört hatten. Und das alles, weil die IAA ein konservativer Haufen ist und einem jeden Mist abkaufen würde über Schwuchteln, die sich gegenseitig abknallen. Oder einen Irren, der rumläuft und Schwule ermordet. Das muss ja einen Riesenspaß machen bei euch. Ich wette, ihr Jungs braucht auf dem Revier noch nicht mal einen Fernseher. Mögen Sie Opa, Freddy? Ein wenig. Spielen Sie ein Instrument? Klavier. Und was ist mit Griechisch? Kennen Sie sich damit aus, Freddy? Ja, habe ich in der Schule gehabt. Kennen Sie die Geschichte von Ariadne? Die Sache mit dem Minotaurus. Natürlich. Er leugnete nichts. Er trug sie nicht herum. Er saß einfach nur da und war amüsiert. 15 Sekunden vergingen. Sein Grinsen wurde noch breiter. Langsam hatte ich den Eindruck, ich sei derjenige, der sich im Labyrinth verlaufen hatte. Lass uns gehen, Krabby. Wir beide unterhalten uns noch, Mr. Scavenny. Wenn Sie das nächste Mal versuchen, hier einfach reinzuschneiden, Sergeant Duffy, sollten Sie besser eine richterliche Anweisung vorzeigen. Manche von uns müssen arbeiten. Mann, das war wirklich eine Show. Und du glaubst nicht, dass Gavanni etwas zu verbergen hat? Ja, natürlich hat er das. Aber selbst wenn er FIU ist, was genau heißt das? Wir suchen nach Tommy Littles Mörder. Und wenn Freddy dieser Mann wäre, dann wäre er längst tot, richtig? Du kannst so recht haben. Soll ich uns nach Hause fahren? Ah. Steuer den alten Kutter mal nach Rathcool. Billardsalon. Hinterzimmer. Billy brütete über einem dicken Buch voller Einträge. Shane las einen Comic. Sie? Ich dachte, ich hätte alle Ihre Fragen beantwortet. Tommy Little. Oh, nicht schon wieder, Bulle. Wann ist Tommy letzten Dienstag genau weggegangen? Um 7:50? 7:45? Keine Ahnung. Aber nicht später als 20. Er ist also in seinen Wagen gestiegen und davongefahren. Nicht genau. Ich spürte, wie mir ein kleiner Stromschlag durch die Wirbelsäule fuhr. Also los. Keine große Sache. Die Sphinx spricht. Was war keine große Sache? Ausgezeichnet. Er hat gesagt, er wolle nach Strait jemand besuchen. Freddy's Gavanni. Und? Naja, es hat gegossen und ich habe ihn halt gefragt, ob er mich mitnehmen kann. Ich habe an der Strait Road meine Bude. Und was war dann, Shane? Ach, scheiße. Deshalb habe ich das doch gar nicht erst erzählen wollen. Nichts. Er hat mich mitgenommen und 5 Minuten später war ich zu Hause. Er ist weitergefahren. Also um etwa 8:30? Ja. Warum haben Sie mir das neulich nicht gesagt? Hatte doch keinen Sinn, alles zu verkomplizieren. Wenn wir Ihnen das gesagt hätten, hätten Sie gedacht, wir haben was damit zu tun. Und warum sagen Sie uns das jetzt? Shane und ich haben darüber gesprochen. Und wir haben uns gefragt, was wohl passieren würde, wenn Tommys Wagen auftaucht und man Shanes Fingerabdrücke findet. Sie könnten auf falsche Gedanken kommen. Oder auf die richtigen. Ich setzte Krabby ab, fuhr nach Hause und briet mir ein Stück EWG-Schinken mit Ei und Kartoffelbrot. Ich aß vor dem Fernseher. Es gab eine nagelneue Detektivserie namens Magnum. Der Schnüffler hieß so. Er trug einen beeindruckenden Schnurrbart wie Serpico. Das, ging mir auf, war mein Problem damit. Mein Beileid. Danke. Trotz all der Dienstjahre waren am nächsten Morgen genau 3 Leute zu Tommy Littles Beerdigung gekommen. Walter Hayes, ich und ein ehrwürdiger Priester, den Walter irgendwo aufgetrieben hatte. Wissen Sie, was ich mich frage? Wer zieht Nutzen aus Tommys Tod? Sagen Sie es mir. Ein Rivale? Tommy hat sich ganz oben viele Feinde gemacht. Die würden es nicht wagen. Jetzt war der Augenblick, mein Ass aus dem Ärmel zu ziehen. Was ist mit Freddy Scavani? Tommy stirbt und Freddy rückt nach. Walter nickte. Und vor allem, er leugnete nicht, dass Freddy der Nächste in der Reihe war. Aber wenn Tommy Little auf dem Weg zu Freddy stirbt, würde das denn nicht alle Alarmglocken der Welt schrillen lassen? Würde Freddy nicht der Inquisition von IAA und FIU ausgeliefert werden? Deshalb kann es nicht Freddy gewesen sein. Tun Sie mir einen Gefallen, Walter. Erzählen Sie mir nochmal von diesem Telefonanruf, den Tommy in der Todesnacht erhalten hat. Was genau hat er zu Ihnen gesagt? Er hat gesagt, er müsse zu Billy White und dann müsse er sich um was Geschäftliches mit Freddy kümmern. Ja, das war's. Moment. Zuletzt haben Sie gesagt, Tommy wollte erst noch was Geschäftliches mit Billy klären und dann zu Freddy. Was von beiden? Es ist wichtig, Walter. Ich weiß es nicht mehr. Damals war es nicht wichtig. Um 16 Uhr wurde das ganze Revier zum Dienst nach Belfast einberufen. Man ging von gewaltigen Ausschreitungen aus. Sie und Ihr Team bleiben hier, Sergeant Duffy. Sie haben zu tun. Gegen 17 Uhr hörten wir das Grummeln kontrollierter Explosionen und das Knallen der Gummigeschosswaffen. Die Sonne ging unter. Brandbombenfeuer. Suchscheinwerfer der Armeehubschrauber. In der BBC verworrene Berichte von Unruhen. Gegen 21 Uhr wollte ich meine Leute nach Hause schicken. Es hat einen weiteren Zwischenfall gegeben, Sean. Wo? Mount Prospect Club, Lahn. Schwuchtelkneipe. Ein schwulenfreundliches Etablissement in einer schwulenfeindlichen Stadt. Wenn Hafenstädte tatsächlich immer kosmopolitischer sind als das Hinterland, dann war Lahn entweder die Ausnahme, die die Regel bestätigt, oder das Hinterland war in den Iran transferiert worden. Ein junger Polizist brachte mich auf den neuesten Stand. Die Bombe war an ein Fenstergitter befestigt worden. Nach Art der IAA. 2 Pfund hochexplosiver Sprengstoff in Nägel und Schrauben verpackt. Ein Mann war tot. 16 ernsthaft verletzt. Okay, alles klar. Schluss jetzt, Leute. Alle stehen bleiben. Das hier ist ein Tatort und ihr trampelt da rum wie eine Herde verdammter Elefanten. Und wer sind Sie? Ein dürrer Kerl mit braunem Toupet. Er hatte einen Schnauzer und eine Brille mit runden Gläsern. Aber alles, was ich sah, war ein langes grünes Brett im Regenmantel. Ich bin Detective Sergeant Duffy, Carrick Fergus, RUC. Das ist meine Ermittlung. Sie irren sich. Gehen Sie wieder an Ihre Arbeit, Gentlemen. Hört nicht auf diesen grünen Rotz. Ich bin hier der Chef. Er versuchte, mich an ihm vorbeizudrängeln. Er legte mir eine Hand auf die Schulter. Rühren Sie mich noch einmal an, dann schieße ich Ihnen den verdammten Pinkel vom Hals. Sie sind raus aus der Nummer, Duffy. Man hat Sie ausgebeutet. Und wer zum Teufel sind Sie? Ich bin Detective Chief Inspector Todd, Special Branch. Und auf wessen Befehl haben Sie... Auf Befehl des Chief Constable, Sergeant Duffy. Ich werde Ihnen morgen früh einen Beamten schicken, der Ihre Beweise und Ermittlungsprotokolle abholen wird. Ich erwarte von Ihnen und Ihren Mitarbeitern umfassende Kooperation. Haben Sie verstanden, Duffy? Ja. Sir. Whisky? Zu früh für mich, Sir. Also? Offenbar hat es gestern in Lahn einen Zwischenfall gegeben. Sir? Chief Inspector Todd meint, Sie hätten ihn angebrüllt. Nicht meiner Erinnerung nach, Sir. Sie hatten eine Woche Zeit und haben nichts gefunden, mein Junge. Sehen Sie es doch ein, Sean. Die Sache ist zu groß für Sie. Ich bin nicht sicher, dass ich es ganz so ausdrücken würde, Sir. Der Mörder hat Sie zum Narren gehalten. Sir, da könnten Sie recht haben. Denn tatsächlich glaube ich, dass das alles vielleicht nur Nebelwerk war, um die Ermordung eines hochrangigen IAA-Offiziers... Sparen Sie sich das für Ihren Bericht. Das ist alles nicht mehr Ihr Problem. Meins auch nicht. Es handelt sich nun um eins der tollsten Dinge überhaupt. Das Problem eines anderen. Jawohl, Sir. Sie schreiben Ihren Bericht... Und wenn Sie damit fertig sind, klären Sie mit Ihren Leuten die Fahrraddiebstähle aus Paddingtons Warehouse. Jawohl, Sir. Und lassen Sie sich gefälligst die Haare schneiden. Der Bericht war 9 Seiten lang. Zu Mittag sah ich Todd in den Irland-Nachrichten auf BBC, was mehr war, als ich jemals erreicht hatte. Vielleicht hatten die Mächtigen recht damit gehabt, mich zu feuern. Nach dem Essen ging ich zum Friseur. Am Abend trank ich so viel, dass ich die Porzellangöttin anbetete. Jämmerlich. Wie alt war ich? 16? Hey. Gehen wir zusammen frühstücken und dann zu einer Auktion? Ich hab nachher Dienst. Die Auktion ist um 9 im Rathaus. Komm schon, Laura. Wir frühstücken an Old Tech und bieten auf ein paar Schallplatten. Ich ersteigerte ein paar Motown-Alben aus den 60ern und eine Erstpressung von Dusty in Memphis für 1 Pfund. Eine absolute Sünde. Erst als wir zur klassischen Musik kamen, bemerkte ich unseren alten Freund Freddy Scavani im Publikum. Er bot auf einen Live-Mitschnitt von Richard Strauss Ariadne auf Naxos. Das ist doch kein Zufall. Wie bitte? Menschen suchen nach Mustern. Das steckt uns in den Genen. Entschuldige mich kurz. Hallo, Freddy. Und Sie sind? Sergeant Duffy, Carrick CID. Ach, ja, natürlich. Ich treffe so viele Menschen. Eine interessante Platte. Welche? Ariadne auf Naxos. Ariadne überlistet das Labyrinth zusammen mit Theseus und der zeigt ihr seine Dankbarkeit, indem er sie zum Sterben auf einer Insel aussetzt. Tja, wenn Sie drauf stehen, sicher, toll. Aber bei der Platte geht es wohl eher um den Seltenheitswert, oder? Warum sind Sie in Carrick, Freddy? Wohnen Sie hier in der Nähe? Sie wissen, wo ich wohne, Sergeant Duffy. In der Nähe von Strait. Ich habe Sie gar nicht bei Tommys Beerdigung gesehen. Zu viel zu tun. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Wie das? Freddy, können Sie mir wohl verraten, wie die Untersuchungen der FIU zu Tommys Tod gelaufen sind? Irgendwelche Verdächtigen, Spuren. Wir sind doch beide an derselben Sache dran, dem Mörder. Wie oft soll ich es Ihnen noch sagen? Ich weiß nichts über die IAA. Absolut gar nichts. Sie wissen etwas und bei Gott, ich werde herausfinden, was... Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden, Detective, aber Sie können mich nicht einschüchtern. Wir haben 800 Jahre Einschüchterung durch die Engländer ertragen. Jetzt muss genug sein. Das kann ich Ihnen versprechen. Ich stand da und sah Freddys Wagen nach, der über den Marine Highway davonfuhr. Ich schämte mich. Das war keine Polizeiarbeit, das war Frustration. Ein Mann, der sich an Strohhalme klammert. Hey, Neuigkeiten. Haben wir die Fahrraddiebstelle aufgeklärt? Ach, besser. Die Briefe und Postkarten, die Lucy Moore an ihre Schwester in Dublin geschickt hat. Was ist damit? Im normalen Licht ist nichts auf dem Umschlag zu sehen. Aber unter UV sieht man in der linken oberen Ecke ein S. Wie kommt es dahin? Jemand hat den Absender auf einen ganzen Stapel Umschläge geschrieben. Oben links, Name und Anschrift. Und wer immer das war, hat bis auf den Umschlag durchgedrückt, den Lucy für den Brief an ihre Schwester benutzt hat. Allerdings nur das S. Sagen wir mal nur so zum Spaß, dass es eine Verbindung zwischen den beiden Fällen gibt. Und im Fall Tommy Little gibt es zwei S, richtig? Nein. Freddy Scavenny und Shane Davidson. Und was machen wir nun damit? Sergeant Duffy! Ja, Sir? Tja, Klugscheißer. Man hat gerade eine weitere tote Schwuchtel gefunden. Wo? Lockshore Park, Jordanstown. Auf dem Klo. Gibt es eine Beschreibung des Opfers? Jung, weiß, männlich, etwa 20. Elvis, tolle schwarze Haare. Aber das kann Ihnen doch egal sein. Hey, wo wollen Sie hin, Mann? Ich buchte dich ein. Ich nehme dich mit aufs Revier, du Arschloch. Ich hab schon mit Ihnen gerechnet. Du bist fällig, Billy. Du hast den Jungen umgebracht, um die Spuren zu verwischen. Shane und Tommy hatten eine Affäre, richtig? Shane hier kann seinen kleinen Kumpel nicht in der verdammten Hose lassen, richtig? Sie haben vielleicht Fantasiebulle. Dich nehme ich auch gleich mit. Getrennte Zellen, mal sehen, wer als erster singt. Aufgrund welcher Anklage? Ich wollte abdrücken. Ich wollte Billy dieses Grinsen aus dem fetten Scheißgesicht wischen. Ich schloss die Augen. Hab ich mir doch gedacht. Ich legte den Gang ein und fuhr los. Irgendjemand aus den Wohntürmen schleuderte einen Milchkarton nach mir. Er zerplatzte auf der Windschutzscheibe und erschreckte mich zu Tode. Ich habe Neuigkeiten schon. Gute Neuigkeiten. Meine Eltern kaufen mir ein Haus. Ich ziehe aus Carrick weg. Wohin denn? 5 Minuten hinter Strait. Das Haus meiner Großtante. Wir kaufen es hier ab. Es ist hübsch. Dahinter liegt Woodburn Forest. Geh nicht, Laura. Zieh bei mir ein. In dein Haus? Ja, es ist komplett bezahlt. Zieh bei mir ein. Das kann ich nicht. Ich kann hier nicht leben mit all diesen... Das kann ich nicht. Sie beißen mich. Noch nicht. Wir fuhren in die Coronation Road, legten uns ins Bett und liebten uns. Ich zündete den Petroleumofen an. Dann regnete es und der Wind pfiff ums Haus. Es wird doch alles gut. Oder nicht? Mach dir keine Sorgen. Es wird alles bestens. Träume. Labyrinthe. Ein Labyrinth ist kein Irrgarten. Es gibt keine Sackgassen. Alle Wege führen unausweichlich zum Zentrum. Dunkelheit. Fallen, taumeln in das schwarze Loch. Der Fall endet nie. Strait, der Wald. Woodburn Forest. Der Buchstabe S. Das Labyrinth. Er hat sie umgebracht. Er war es. Aber was ist denn los? Wo sagst du, ziehst du hin? Strait. Was hast du über den Wald gesagt? Wovon redest du? Du hast irgendwas davon gesagt, dass das Haus deiner Großtante nach hinten auf den Wald hinausgeht. Nee, du machst mir Angst, Sean. Du hast davon gesprochen, dass hinter dem Haus der Wald anfängt. Ja, das habe ich gesagt. Das Haus ist hübsch, weil... gleich dahinter Woodburn Forest anfängt. Die Küchenuhr zeigte 8.45 Uhr. Ich rief in Scavennys Büro an, ohne meinen Namen zu nennen. Er war dort. Ich besorgte mir seine Privatadresse in Strait, zog meinen Regenmantel an und überprüfte, ob die 38er noch in der Tasche steckte. Er hat Lucy Moore umgebracht. Ich weiß nicht warum, aber er war es. Und ich werde ihn dafür einbuchten. Wen? Freddy Scavenny. Ich komme mit. Niemals. Ich fahre. Siskin Road. Laura hielt an, ich stieg aus und begutachtete das Tor. Ein elektronisches Schloss, das man mit einer Fernbedienung öffnete. Das ganze Grundstück war von einer hohen Steinmauer umgeben. Die Mauer war mit Speerspitzen besetzt. Übel. Willst du hier etwa einbrechen? Brauchst du nicht einen Durchsuchungsbeschluss oder sowas? Nein, alles bestens. Alles bestens, sagt er. Wie willst du da reinkommen? Ich nahm mein Einbruchswerkzeug heraus und schraubte den Deckel des Empfangskastens für die Fernbedienung ab. Dann schloss ich die losen Drähte kurz. Und das Tor glitt auf. Schnell rein ins Auto, bevor das Tor wieder zugeht. Was ist, wenn er kommt und uns findet? Wenn er kommt, werden wir mit der halben RUC hier warten und ihn verhaften. Wir fuhren eine kurze, baumgesäumte Schotterauffahrt entlang. Lauras Nasenflügel bebten. Ihre Wangen glühten. Sie hatte Spaß. Es machte sie an. Ich will erst mal ums Haus rum. Sie nahm meine Hand. Sagen wir mal, er hat beide umgelegt. Er muss Tommys Leiche so weit wie möglich fortschaffen. Und sie auch. Sie kann er über der Schulter tragen und im Wald aufhängen. Aber wozu tut er das alles schon? Brauchst du denn kein Motiv? Wir gingen zum schmiedeeisernen Hintertor, öffneten es und traten hinaus in den Wald. Er war feucht und dunkel. Komische weiße Pilze schoben sich aus der klammen Erde. Riesenfarne wuchsen aus den Höhlen umgestürzter Bäume. Es roch nach Humus, verrottenden Blättern, Herbst, Friedhof. Wurde Lucy nicht auf der anderen Seite von dem Hügel dort gefunden? Na, er kann sie ja nicht gleich neben seinem Haus aufhängen. Himmel, schau da. Knapp 30 Meter entfernt von der Straße, in einer breiten Senke zwischen zwei riesigen Kastanien, stand ein ausgebrannter Ford Granada. Das ist Tommys Wagen, das muss er sein. Bist du sicher? Aus irgendeinem Grund kommt Tommy her und Freddy legt ihn um. Das Mädchen ist Zeugin, also muss er sie erhängen. Das kapiere ich nicht. Er bringt Tommy Little um und kutschiert ihn dann nach Carrick? Er tötet ihn und steckt ihn in den Kofferraum seines Wagens. Er fährt bis zum Barnfield in Carrickfergus und legt Tommys Leiche so ab, dass sie möglichst bald gefunden wird. Zusammen mit Andrew Youngs Hand. Hm. Dann eilt er zurück, fährt Tommys Wagen in den Wald und steckt ihn in Brand. Er wartet, bis Tommys Leiche gefunden wird, dann ruft er die Polizei, findet meinen Namen heraus, schreibt einen Haufen dummes Zeug auf eine Postkarte und schickt sie mir. Er spielt uns allen zu einem hübschen Tänzchen im Labyrinth auf. Seine Bosse bei der IAA wissen, dass Tommy zu ihm wollte, aber er erklärt, Tommy sei nie bei ihm aufgetaucht. Die IAA hört, dass Tommy einem schwulen Mörder zum Opfer gefallen ist und kehrt die ganze Angelegenheit unter den Teppich. Der Plan geht auf. Aber warum, Sean? Warum hat er Tommy umgebracht? Und warum Lucy? Was war das? Runter und bleib unten. Sie tauchte in das dichte Blätterbeet auf dem Waldboden. Ich zog meine Dienstwaffe und sah mich um. Niemand zu sehen. Wieder ein Schuss. Und diesmal verfehlte die Kugel meinen Kopf nur um ein paar Zentimeter. Woher kam das? Von irgendwo weiter weg aus Richtung des Hauses. Ich glitt durchs Unterholz, kauerte mich wieder hin und rannte in einem weiten Halbkreis nach rechts durch die Bäume. Wo bist du? Er hatte mich verloren. Ich hingegen konnte ihn knapp 10 Meter zu meiner Rechten sehen. Er trug seinen Büroanzug, hielt die Waffe mit beiden Händen und sah in die Richtung, aus der ich gekommen war. Ich bin genau hier. Waffe fallen lassen und langsam die Hände hinter den Kopf. Und was nun? Sergeant Duffy. Laura, alles in Ordnung, ich hab ihn. Bist du sicher? Schau mal, ob du meinen Regenmantel findest. Da stecken Handschellen drin. Warum haben Sie sie umgebracht? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Ich habe niemanden umgebracht. Ich habe in meinem ganzen Leben noch niemanden umgebracht. Mhm. Und auf wen haben Sie dann im Wald geschossen? Ich dachte, das sei schon wieder dieser fürchterliche Fuchs. Fuchs am Arsch. Sie haben uns beim Auto gesehen. Sie wussten, das Spiel ist aus. Hat doch keinen Zweck mehr, uns Ihren Bullshit aufzutischen, Freddy. Bevor Sie bei der Carrickfergus RUC anrufen, würden Sie mir wohl einen Anruf gestatten? Auf keinen Fall. Aber der würde alles erklären. Ja, und schon kommt das IAA-Einsatzkommando und rettet Sie, bevor die Bullen eintreffen. Nein, eine Londoner Nummer. Wenn Sie durchkommen und man Sie nach dem Namen fragt, sagen Sie, Steakknife sei dran. Und wenn man Sie nach der Referenznummer fragt, sagen Sie, 1146. Wie bitte? Die Nummer ist 017-939-000. Was für ein Spielchen ist das, Gewinn? Wenn Sie nicht anrufen, geht Ihre ganze Karriere den Bach runter. Sie sollten mir besser nicht drohen, Mann. Das ist keine Drohung. Glauben Sie mir. Jetzt bin ich aber doch neugierig. Also gut, einverstanden. Sehen Sie das als Ihren Anruf an. Und wenn mir das nicht gefällt, lege ich auf. Abgemacht. Ich wählte die Nummer. Hallo? Wer spricht da? Steakknife. Und Ihre Nummer bitte, Steakknife? 1146. Die Nummer stimmt. Aber Sie sind nicht Steakknife. Ich bin Detective Sergeant Duffy, Carrick Fergus, RUC. Wo ist er? Ich habe ihn gerade verhaftet. Wer zum Henker sind Sie? Lassen Sie mich mit Steakknife sprechen. Woher wissen wir, dass er noch lebt? Wer sind Sie? Wie ich Ihnen schon gesagt habe, ich bin Polizist und... Nennen Sie mir Ihre Dienstnummer. Lassen Sie mich mit ihm sprechen, sonst geht das noch ewig so weiter. 2 Sekunden. Wenn mir was nicht passt, sind Sie erledigt und ich höre mit. Mr. Allen, hier ist Steakknife. Tut mir leid, ich bin von einem Angehörigen der Polizei Carrick Fergus verhaftet worden. Er will mich aufs Revier bringen. Wir sind noch in meinem Haus. Er hat eine Freundin bei sich. Mr. Allen, er ist nicht leicht zu überzeugen. Ich fürchte, er wird Ihnen nicht glauben. Sie werden den Minister holen müssen. Ich setzte mich aufs Sofa und stellte fest, dass mir die Hände zitterten. 1 Minute verging. 90 Sekunden. Dann hatte ich ihn am Apparat. William Whitelaw, den Innenminister, Stellvertreter von Margaret Thatcher. Ich erkannte seine Stimme. Er war sehr höflich. Er bat mich, vor Ort ein paar Minuten zu warten, damit er ein paar Leute vorbeischicken konnte. Ich legte auf und sah Laura an. Scavenny ist vom MI5. Er arbeitet verdeckt für MI5 in der IAA. Ein verdammter Spion. Du zitterst. Ist dir kalt? Nein. Was haben sie dir erzählt? Dass Scavenny eine Schlüsselfigur ist. Eine Schlüsselfigur zur Beendigung der Hungerstreiks. Eine Schlüsselfigur zur Beendigung der Unruhen. Und was hast du da gesagt? Dass es okay ist. Aber dass sie ihm ausrichten sollen, dass das Morden aufhören muss. Musstest du auch all diese Formulare unterschreiben? Ja. Was, wenn wir trotzdem auspacken? Keine Ahnung. Und was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Sie hatten uns am Hafen von Carrick Fergus ausgesetzt, getrennt voneinander. Wir fuhren in die Coronation Road. Ich zündete den Petroleumofen an, dann gingen wir nach oben, nahmen uns unter der Decke in die Arme, schlossen die Augen und schliefen vielleicht sogar ein wenig. Bis die Männer den Weg entlang kamen, die Tür einschlugen und das Haus stürmten. Krieg unter das Bett, kein Mucks, da bist du sicher? Das war Billy White. Billy und seine Leute waren also gekommen, um mich zu erledigen, bevor ich ausposaunen konnte, was ich über sie wusste. Hinein ins Weiße und wieder hinaus. Hinein in die Stille und wieder hinaus. Ärzte, jünger als ich. Ein alter Mann, den ich nicht kannte, der Worte murmelte und mir ein Kreuz über die Stirn hielt. Ein Nachtschiff. Ein Nachtschiff, das die irische See überquert. Eine Reise durch die Dunkelheit. Operation. Komplikation. Blutungen. Ein sich selbst angreifendes Immunsystem. 4 Wochen künstliches Koma. 6 Wochen auf der Intensivstation. Prinz Charles heiratete Lady Di. Die Unruhen wurden weniger. Die Hungerstreiks wurden ausgesetzt. Journalisten verließen Belfast und suchten sich neue Unruheherde in der Welt. Ich lernte wieder laufen. Es wurde Mitte September. Ich ging nach Hause. Detective Sergeant Duffy? Ja. Der Mann trug einen Tweedanzug und handgenähte Schuhe. Er war etwa 60, hatte ein sympathisches Gesicht und tief sitzende blaue Augen. Ich bin Peter Evans. Kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Sie sind MI5, richtig? Wir benutzen diesen Namen nicht gern. Kommen Sie rein. Sie sind hier, um mir einen Schrecken einzujagen, richtig? Waren Sie schon bei Laura Cathcart? Wir reden nicht. Wir haben es kapiert. Ja, das wissen wir. Das habe ich denen schon im Juni gesagt. Gentlemen, sagte ich, diese beiden jungen Leute sind in Ordnung. Gänsehaut. Natürlich, denn wenn wir nicht in Ordnung wären, würden wir diese Unterhaltung nicht führen. Wir wären tot. Wissen Sie, Sergeant Duffy, in meiner Welt ist alles binär, schwarz und weiß, Freund und Feind, Verräter und Held. Das Problem ist nur, der Freund von heute ist der Feind von morgen und umgekehrt. Das ist schon verwirrend. Das treibt die klügsten Köpfe in den Wahnsinn. Sie bekommen die Queen's Police Medal, habe ich gehört? Habe ich auch gehört, ja. Worüber wollen Sie reden, Mr. Evans? 3 kurze Dinge. Dann sind wir fertig, Sergeant Duffy. Erstens möchte ich Ihnen sagen, dass wir Ihre psychologischen Begutachtungen gründlich durchgesehen haben und ich bin der Überzeugung, wir können Dr. Cathcart und Ihnen völlig vertrauen. Sollte also noch irgendein Zweifel bei Ihnen bestehen, so können Sie sich den getrost aus dem Kopf schlagen. Das mache ich. Zweitens, der Fall des sogenannten Serienkillers ist nun offiziell und inoffiziell abgeschlossen. Es waren Billy White und Shane Davidson. Beide sind tot, was wir sozusagen als Geständnis werten. Das verstehen Sie doch, oder, Sergeant Duffy? Ja. Drittens, wir wünschen nicht, dass Sie sich Steakknife auch nur nähern. Wir möchten nicht, dass Sie sein Büro in Belfast betreten, auch nicht sein Haus in Strait. Oder gar sein Haus in Italien, wo er sich bis Monatsende aufhalten wird. Italien? Ein kleines Städtchen namens Campo am Nordufer des Lago di Como. Ein ganz reizender Ort. Es steht ein kleiner Artikel darüber in der Augustausgabe von... Ein Moment. Ich hab ihn zufällig. Hier, bitte. Meiner Erfahrung nach, Sergeant Duffy, ist es nach einem traumatischen Erlebnis das Beste, so schnell wie möglich wieder in den Sattel zu steigen. Allerdings haben Sie ja derart viel durchgemacht, dass es angebracht sein könnte, zunächst einen kleinen Auslandsurlaub zu machen. Finden Sie? Oh ja. Ja, ganz sicher. Freddys Haus war typisch Tirol. Holzbalken, eine Veranda, die nach Süden zeigte, ein steiles, holzgedecktes Dach. Der ganze Klimbim war von MI5 gekauft und bezahlt worden. Seit Juni und seinem Aufstieg in den Armeerat lief es richtig gut für ihn. Ich drückte die Küchentür auf und folgte auf Zehenspitzen dem Holzdielenflur, bis ich zum riesigen Wohnzimmer kam. Schön haben Sie es hier, Mr. Scavenny. Was zum Teufel? Setzen Sie sich. Da, eine Ledersessel. Und dann reden Sie. Was wollen Sie denn wissen? Heiligabend 1980. Lucy, meinen Sie? Nein, Lucy. Die abgebrochene Abtreibung. Sie wissen davon? Sie haben sie geschwängert und es gab nur eine Möglichkeit. Der Zug zur Fähre, Fähre nach Larne, Zug nach Glasgow, eine Nacht im Krankenhaus, zu Weihnachten pünktlich zurück. Was ist passiert? Sie hat kalte Füße gekriegt. Die Nerven verloren. Ich hätte sie gleich umlegen sollen, aber sie hat sich die Augen ausgeheult. Und sie tat mir leid. Wie lange waren Sie beide zusammen? Ein paar Monate. Keine ernste Sache. Aber dann wird sie schwanger und weigert sich abzutreiben. Ganz schöne Zwickmühle, hm? Sie zieht bei Ihnen ein, Sie lassen Sie Briefe und Postkarten an Ihre Familie schreiben, dann fahren Sie in die Republik und werfen Sie ein. Alle denken, sie lebt in Dublin oder Cork oder sonst wo, doch in Wahrheit ist sie nur einen Steinwurf entfernt, bis sie das Baby bekommt, richtig? Richtig. Der Plan lautete also, Lucy kriegt das Kind, gibt es weg, kehrt zu den Eltern zurück und keiner weiß, dass sie jemals schwanger war oder dass sie der Vater sind. Nochmals richtig. Lucy hat also bei ihnen gewohnt, hat das Kind gekriegt und sie haben es weggegeben. Ja. Darf ich rauchen? Na los. Und Sie wissen, wie man bei der Geburt hilft und alles? Um Himmels Willen, nein. Ich habe eine Hebamme kommen lassen. Die haben Sie nie gefunden, oder? Was meinen Sie damit? Die ist für immer weg. Machen Sie sich keine Sorgen. Und was lief falsch mit Lucy? Warum haben Sie sie umgebracht? Naja, das Baby kommt zur Welt. Ein kleines Mädchen. Wir behalten es für ein paar Tage, aber dann wird es langsam Zeit, das kleine Ding loszuwerden, richtig? Also bringe ich das Baby zum Royal Victoria Hospital. Ihre Tochter. Okay, meine Tochter. Keine große Sache. Vielleicht, wenn es ein Junge gewesen wäre. Ich komme also vom Krankenhaus zurück und Lucy ist auf einmal so komisch. Wo ist mein Kind? Jeden Tag. Irgendwann habe ich ihr eine runtergehauen und gesagt, ich fahre mal eine Runde weg und wenn ich zurück bin, hast du dich gefälligst eingekriegt. Sie sind losgefahren und sie was? Sie wühlt in ihren Sachen herum und sucht eine Waffe, um sie zu erschießen, doch stattdessen findet sie etwas Interessanteres. Sie sind gut, Duffy. Sie findet die Schecks von MI5. Ein Adressbuch mit Kontaktleuten. Sehr gut. Rechnungen. Sie findet die Rechnung und weiß, dass sie ein Spitzel sind. Sie wollte mich verpfeifen. Aber ich schätze, sie hat Angst gehabt, wir würden beide dran glauben müssen. Ihre Eltern haben Kontakte zu IAA. Also ruft sie Tommy Little an. Ausgerechnet Tommy Little. Sagt ihm, er solle sie in meinem Haus treffen. Und sie nimmt Tommy das Versprechen ab, keiner Menschenseele was davon zu sagen, bis er mit ihr geredet hat. Ich komme zurück, spaziere in die Küche. Wer steht da neben ihr? Tommy Little, mein verdammter Boss in der FIU. Wie erklärst du das? Fragt er und hielte Belege hoch. Habe ihn natürlich über den Haufen geknallt. Was für ein Idiot. Ich meine, was steht er da einfach in meiner Küche rum? Und was war mit Lucy? Lucy, Himmel. Noch so eine Idiotin. Sie schreit sich die Seele aus dem Leib. Ich lege ihr eine Hand auf den Mund, damit sie gefälligst Ruhe gibt. Und sie wehrt sich. Ich halte ihr den Mund zu und sie schreit immer weiter. Ich halte es nicht mehr aus. Gib meinem Kopf endlich Frieden, sage ich. Und dann habe ich sie in den Schwitzkasten genommen und erwürgt. Was haben Sie dann gemacht? Naja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man zieht den Stecker und ruft MI5 an. Die kommen, du erzählst ihnen, was passiert ist, und fliegen dich aus. Und dann lebst du die nächsten 40 Jahre in irgendeinem beschissenen Vorort von Sydney, kriegst Hautkrebs und versuchst, Interesse für Rugby aufzubringen. Und die zweite Möglichkeit? Die Leichen beseitigen. Alle Verbindungen zu ihnen wegwischen. Tja, die arme Lucy. Aber so sieht's nun mal aus. Das Oberkommando der IAA ist ultrakonservativ. Tommy war eine Schwuchtel. Alle wussten das. Und das gefiel ihnen überhaupt nicht. Es wurde nur geduldet, weil er seine Arbeit sehr gut gemacht hat. Sie haben also dafür gesorgt, dass es wie der Mord an einem Schwulen aussieht. Die Schwulennummer war meine Rettung. Ein Horror für die IAA. Und dann dachte ich, warum denn kein Serienmörder? Ein Serienmörder streift umher und knallt Schwuchteln ab. Wie kann er es nur wagen, die Öffentlichkeit von den Hungerstreikenden abzulenken? Deshalb also Andrew Young. Der einzige andere Schwule, den ich kannte. Sein Pech. Und das Zeug auf der Postkarte war alles sinnlos, richtig? Und Orpheus aus der Unterwelt. Die Liste. Habe ich einfach so aus dem Hut gezaubert. Ich habe mir das Zeug tagelang angeschaut. Tut mir leid. Und was ist mit den anderen? Und der Bar in Larne? Ihr Jungs liebt eben eure Muster. Hat sich MI5 nach dem Krankenhaus mit Ihnen in Verbindung gesetzt? Ja, vor ein paar Tagen. Ich habe Sie auch nochmal befragt. Ich habe Ihnen natürlich alles erzählt. Ich weiß ja, dass ich in Sicherheit bin. Sie brauchen mich. Sie hatten Glück, Freddy. Nein, Sie hatten Glück. Ihre Regierung hatte Glück, jemanden wie mich anzuheuern. Schauen Sie mich an. Der Kopf der FIU. Alles, was die IAA in den kommenden 20 Jahren anstellt, wird durch mich ans Licht kommen. Im Voraus. Sie haben Glück. Gehen Sie nach Hause, Duffy. Gehen Sie nach Hause und werden Sie erwachsen. Wissen Sie, ich sehe das große Schauspiel, Freddy. Aber ich frage mich, ob Sie nicht die Bühne übersehen, auf der das große Schauspiel stattfindet. Was soll das heißen? Wenn Sie so wertvoll sind, warum lebe ich dann noch? Warum dürfte ich das alles wissen? Warum bin ich hier? Wer zieht an meinen Schnüren? Wie bitte? Ich habe da so eine Hypothese, die Sie vielleicht interessieren könnte. Was, wenn es eine noch größere Ratte gibt als Sie, Freddy? Ich meine ganz oben. Gary Adams, Martin McGuinness, einer von denen. Was, wenn MI5 einen von denen umgedreht hat? Ich meine, ich wundere mich schon ein kleines bisschen, warum man mir erzählt hat, dass sie in Italien sind. Könnte es nicht sein, dass zwar MI5 sie nicht beseitigen will, aber irgend so ein irrer, stinkiger Bulle? Und es wäre ja wohl was anderes, nicht? Schauen Sie sich doch mal das Chaos an, das Sie angerichtet haben. Vielleicht, aber nur vielleicht, Freddy, sind Sie... Ach, ich weiß nicht. Ersetzbar geworden. Haben Sie jemals daran gedacht? Ich hob die Waffe. Wissen Sie, warum er mich zu Carrick Fergus IUC geschickt hat? Sie haben mich geschickt, um zu lernen, Freddy. Und wissen Sie was? Ich habe gelernt. Ich bin erwachsen geworden. Geht es um die Schwulen, Duffy? Ich scheiß auf die Schwulen. Und Lucy, ich habe ihr jede nur erdenkliche Chance gegeben. Zumindest war es schnell vorbei. Schnell? Das glauben Sie. Sie hat noch gelebt. Hat noch einen Finger zwischen Strick und Hals bekommen, nachdem sie sie aufgehängt hatten. Sie wollte leben. Sie hat darum gekämpft. Sie wollen keine Gerechtigkeit, Duffy. Sie wollen Rache. Worin besteht der Unterschied? Well, a crestfallen sad kicking an old cafe. He slept with a dream before he had to go away. So bird in the tower, Uncle Ray pulled around. Don't worry about the army in the cold. Der katholische Bulle. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Adrian McKinty. Aus dem Englischen von Peter Thorberg. Zweiter Teil. Die Rollen und ihre Darsteller: Sean Duffy, Franz Dinder. McCrabben, Diane Mädel. Laura, Susanne Bormann. Brennan, Felix von Manteuffel. Matty, Julian Greis. Freddy Scavani, Achim Buch, sowie Eckhard Dux, Wolf Frass, Pascal Odüs, Siegfried Wickernen, Henning Nören, Steffen Siegmund und Christoph Tomanek. Musik: Frank Spilker mit Tobias Norman am Schlagzeug. Technische Realisation: Corinna Gartmann, Nicole Graul und Tim Korleis. Regieassistenz: Christine Wegerle. Bearbeitung und Regie: Sven Stricker. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2015. Dramaturgie und Redaktion Christiane Ohaus.